joint was a rocking, a going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Well, it never stopped rocking till the moon went down. Oh, it sounds so sweet. I gotta take me a chance. Rose out of my seat. Just had to dance. Started moving my feet. Well, clapping my hands. Well, the joint started rocking. Going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Well, it never stopped rocking till the moon went down. Kept on the rocket. Chuck Berry im dritten Jahr seiner Schallplattenkarriere, 1958. Zuerst das Instrumental Rocking at the Philharmonic mit Lafayette League am Piano und danach Around and Around von einer Aufnahmesession, deren Mitmusiker nicht überliefert sind. Manche Quellen vermuten, dass Berry diese Nummer per Playback im Alleingang selber eingespielt hat. Von derselben Session kommt ein Blues, bei dem Chuck Berry auf einer ganz besonderen Gitarre spielt. Thank you. Heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk und die beiden Nummern gerade nahm Chuck Berry 1958 auf. Bei Jojo Gunn saß Berrys langjähriger Pianist und Kollege aus den Cosmo-Club-Tagen Johnny Johnson am Klavier. Der Bassist und Songhauslieferant bei Chess Records Willie Dixon spielte Kontrabass. Noch während seinen Wochenendengagements in Nachtclubs hatte Chuck Berry einen ganz normalen Dayjob gehabt, bei seinem Vater als Schreiner. Und vorher hatte er eine Zeit lang sogar gleich zwei Jobs gleichzeitig. Tagsüber die Schreinerarbeit und nach dem Essen noch in einer Autofabrik Fußboden schrubben. Feierabend nach Mitternacht. Irgendwann hat er nebenbei auch noch eine Friseurausbildung gemacht. 1954 hatte Chuck Berry als Begleitgitarrist von Sänger Joe Alexander zum ersten Mal in einem Plattenstudio gestanden. Erfolgreich war die Platte nicht. 1955 fuhr er dann mit einem Freund aus Highschool-Tagen nach Chicago, um dort dessen Mutter zu besuchen. Abends ging's ab in die Bluesclubs. Howlin' Wolf und Elmore James sah Chuck Berry da live das erste Mal und eins seiner ganz großen Vorbilder, Muddy Waters. Und von dem kam an diesem Abend der Tipp, mal bei Leonard Chess von Chess Records vorzusprechen. Und der empfahl ihm wiederum, eigene Kompositionen als Demoband mitzubringen. Die erste Single, Maybelline, wurde tatsächlich ein Top-10-Hit in den Popcharts 1955. Berry hatte sich zu dem Song von einer Country-Nummer inspirieren lassen. Als Autoren waren aber neben ihm noch zwei weitere Personen angegeben, die nichts mit dem Schreiben der Nummer zu tun hatten. Einer von ihnen, der DJ Alan Freed, setzte sich natürlich auch für den Erfolg der Platte ein. Kein Einzelfall sowas. 30 Jahre später hat Chuck Berry dann die Anerkennung als einziger Autor vor Gericht erstritten. Almost grown, fast erwachsen, heißt der nächste Berry-Song. Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa. Yeah, and I'm doing all right in school. Nah, they ain't said I broke no rule. Nah, I ain't never been in Dutch. Nah, I don't browse around too much. Nah, don't bother me, leave me alone. Nah, whoa, whoa. Anyway, I'm almost grown. Nah, I don't run around with no mob. A little job. Nah, I'm gonna buy me a little car. Nah, drive my Almost Grown von und mit Chuck Berry. Aufgenommen wurde die Nummer im Februar 1959. Ende des nächsten Monats war sie dann schon in der Billboard Pop-Hit-Parade. So schnell ging das damals. In die Top 40 kamen 1959 allerdings nur zwei seiner Singles. Schlimmer war noch, dass Ende des Jahres klar wurde, dass Chuck Berry vor Gericht gestellt werden würde. Er hatte eine Minderjährige von einem Staat in den nächsten gebracht, ohne ihr Alter zu wissen, beteuerte Berry bis heute. Und er habe sie nur als Angestellte für seinen Club Bandstand engagieren wollen. Das Ganze war ein gefundenes Fressen für die Presse. Die Zahl der Auftritte im Februar 60 reduzierte sich deshalb auf 3, erinnerte sich Berry, und im März gab es gar keinen. Das Ganze zog sich über 2 Prozesse hin bis zu Berrys Verurteilung im Herbst 61. In dieser Zeit experimentierte man bei den Aufnahmesessions mit anderen Klangfarben. Kommerziell erfolgreich waren diese Aufnahmen nicht. 1960 und 61 kam keine Chuck Berry Single mehr in die Top 40. An der Musik kann es aber nicht gelegen haben. Let's talk it over, baby, before we start. I heard about the way you over. Do your part, don't lie to me. Don't you lie to me. Cause it makes me mad and I can choke up as a man can be. There's 2 kind of people that I just can't stand, and that's a lying woman and a cheating man. Don't lie to me. Don't you lie to me. Cause it makes me mad and I get shook up as a man can be. I could love you, baby, till the cows come home, but I'm so sick and tired of you treating me wrong. Don't lie to me. Don't you lie to me. Cause it makes me mad and I get evil as a man can be. If you love me, baby, and it ain't no lie, well, I'll be with you till the river run dry. Don't lie to me. Don't you lie to me. Cause it makes me mad and I get evil as a man can be. Zweimal Chuck Berry mit satten Bläsern, Got to Find My Baby, eine Eigenkomposition Berrys, und die über Fats Domino bekannt gewordene Tampa Red Nummer Don't You Lie To Me. 2 Aufnahmen aus dem Frühjahr 1960. Zur Abwechslung jetzt vielleicht eine Prise Latin, The 13 Question Method, die 13 Fragen Methode für den hoffnungsvollen, aber schüchternen jungen Kavalier, wie man seiner Liebsten näher kommt. The 13th question method is the one to use. The 13th question method is the one to use. The 13th question method is the one to use when you want to go have some fun. The 13th question method is the one to use. Question number 1, let's have some fun. Question number 2 is what to do. The 13th question method is the one to use. The 13th question method is the one to use when you want to go have some fun. The 13th question method is the one to use. Time we meet, I'm talking about you, nobody but you. Yeah, I do mean you. I'm just trying to get a message to you. Let me tell you about a girl I know. I tell you now, she looks so good, got so much skill, such a beautiful bill. She ought to be somewhere in Hollywood. I'm talking about you, nobody but you. Come on, give me a cue so I can get a message to you. Promised me someday she would be my bride. I'm talking about you, I do mean you, nobody but you. Come on, let me get a message through. Noch einmal zwei stilistische Seitensprünge von Chuck Berry und die Rock'n'Roll-Nummer Talking About You aus dem Jahr 61. Am Anfang gab es eine Prise Latin mit der 13 Question Method und dann noch einmal Chuck Berry an der Steel-Gitarre mit dem hawaiianisch klingenden Mad Lad. Im August 61 ging Chuck Berry schließlich ein letztes Mal vor seiner Verurteilung und der Zeit im Gefängnis ins Jazz-Studio. Und da gab es dann die Nummer Go, Go, Go. Go, go, go, baby. He started twisting, turning, and they wouldn't let him stop. Girls, so she got to see him shaking on the show. Everybody starts to holler, go, go, go, babe. Chuck Berry, anno 1961. Nach 22 Monaten Gefängnis wegen des Verstoßes gegen den Mann Act wurde Chuck Berry im Oktober 1963 auf Bewährung entlassen. Anfang 1964 zog er wegen besserer Bewährungsbedingungen nach Chicago. Inzwischen waren Dutzende englischer Bands mit Chuck Berry-Nummern im Repertoire aufgetaucht, die Beatles oder Stones zum Beispiel. Und Chuck Berry hatte selber noch einmal eine Reihe von Hits. Im Deutschlandfunkarchiv fanden sich tatsächlich auch ein paar alte Originalsingles aus dieser Zeit. Go Bobby Soxer erschien zum Beispiel als B-Seite von Little Mary. Und die Nachrichten kommen dann um 2 Uhr und vorher gibt es noch eine weitere, spätere Chuck Berry-Single, Dear Dad. Driving on my way to school, I almost got a ticket about a freeway traffic. gatefold and nosedive. Dad, I'm in grave danger out here trying to drive. The weight is more wiggle when I'm approaching 45. I have to nurse it long like a little stubborn pup. And cars whizzing by me, Dad, look like I'm backing up. Put it less, I perforate the hood. So, Dad, send the money, see what I can see. Try to find a paddle like a 62 or 3. Just something that won't worry us to keep it on the road. Deutschlandfunk. Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Chuck Berry Revue. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Und zusammen mit Chuck Berry geht's jetzt erstmal in den Club Nitty Gritty. Ziemlich genau 30 Jahre alt ist diese Nummer, Club Nitty Gritty. Chuck Berry war gerade 40 geworden, als er sie im Oktober 1966 für eine neue Plattenfirma aufnahm. Chuck Berry hatte Chess verlassen und durch zähes Verhandeln einen Vertrag mit $60.000 Vorschuss auf zukünftige Tantiemen erhalten. Die neue Plattenfirma Mercury bestand darauf, dass er erst einmal all seine größten Hits für das Label neu einspielte, in schnellerem Tempo. Schlecht sind die Versionen sicher nicht, aber nach zweitem Aufguss klingen sie trotzdem. Club Nitty Gritty ist eine der interessanteren, neueren Nummern aus Berrys Zeit bei Mercury. In seiner Autobiografie erzählt er auch von einer Aufnahmesession für Mercury mit dem Sir Douglas Quintett als Begleitband in San Francisco. Auf wunderbar ironische Art beschreibt Berry, wie das Quintett nach Fehlern bei einem Song öfter schon mal eine kleine Pause einlegte. Beim dritten Mal begriff Berry, was Sache war. Wie vor einem Buddha-Altar starrten sie das Gras auf dem Tisch an, schreibt er, voller Zufriedenheit. Und weiter, als ich vorschlug, weiterzumachen, kamen sie sehr höflich der Aufforderung nach, nur um sich dann an der gleichen Stelle im Song wieder zu verspielen und wieder zum Altar zurückzukehren, quasi zur Reue. Als Chuck Berrys Geduld nach über 2 Dutzend Altarbesuchen am Ende war, wollte er mit Hilfe des Produzenten zurückschlagen. Aber im Kontrollraum kam ihm derselbe Duft entgegen und der Vorschlag, doch zu relaxen und einen mitzurauchen. Berry lehnte ab. Die Zusammenarbeit mit der Steve Miller Band erwähnt Chuck Berry dagegen in seinem Buch überhaupt nicht. Dabei gab's eine ganze gemeinsame Platte von ihnen, live im Fillmore in San Francisco aufgenommen, im Juni 1967. Chuck Berry mit der Steve Miller Band Feeling It. Rendezvous. yourself one too. Oh, soul rockin', baby. You know you make my head hack up. Oh, send me, deliver me into your world. Let me loose, let me live, let me love a soul rockin' girl. So klang Chuck Berry 1967, zuerst ein Ausschnitt aus einem Konzert mit der Steve Miller Band in Bill Grahams Fillmore in San Francisco. Und danach ein Rock'n'Roll à la Roll Over Beethoven, diesmal mit einem Bläsersatz im Stil der damaligen Soul-Hits von Label wie Stax. Früher bei Chess Records hatte Chuck Berry ja auch nichts gegen Versuche zwischen Jazz, Latin oder Doo-Wop gehabt. Es gab damals von ihm bei Chess sogar einige Schlagernummern mit richtig kitschigen Background-Chören. Bei der Ende 1967 aufgenommenen LP From St. Louis to Frisco gab es dann eben soulige Bläser und Orgelparts zu Berrys Blues und Rock'n'Roll. Schon nach 3 Jahren landete Chuck Berry wieder bei seiner alten Plattenfirma, bei Chess. Ende 1969 nahm er an einem Tag gleich genug Songs für ein ganzes neues Album auf. Back Home hieß es. Vorab wurde daraus die Single Tulane ausgekoppelt und auf der Rückseite Have Mercy, Judge, gesungen aus der Perspektive von jemandem, der während der Bewährungszeit erneut mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Kein autobiografischer Song, aber das Gefühl, vor einem Richter stehen zu müssen, war Berry bekannt genug. Forbidden, and I almost finish doing my parole. Now I'm on my way back downtown. Somebody help me, have mercy on my soul. Tomorrow morning, and I got the same judge I had before. Lord, and I know he won't have no mercy on me, 'cause he told me not to come back no more. In a lonely room and lock the door. Oh, Lord, have mercy on my little Tulane. She's too alive to try to live alone. And I know her needs, and although she loves me, she wanna try to make it while the pool boy's gone. She can't do it, no, no, no. Somebody tell her to live, and I'll understand it, and even love her more when I come back home. Als Chuck Berry Have Mercy Judge für Chess Records aufnahm, 1969, hatte sich seit den Anfangstagen bei dem Label eine Menge geändert. Mitte der 50er Jahre war Leonard Chess viel mehr an den Aufnahmen beteiligt gewesen. Schon 1958, als das Label samt Studio in Chicago umzog, bemerkte Chuck Berry allerdings, dass sich Leonard Chess' Interessen eher in Richtung eigenem Radiosender entwickelten. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war Leonard Chess gar nicht mehr vor Ort. Sein Bruder und Kompagnon Phil konnte Leonards Autorität und Humor nicht ersetzen, meinte Berry später. Stadt, eine Art Familienunternehmen, war Chess inzwischen eine Firma, bei der nun für vieles erst die Erlaubnis einer ganz anderen Abteilung des Labels einzuholen war. Immerhin brachte Chuck Berry die Firma dazu, Unregelmäßigkeiten bei Tantiemenzahlungen an ihn wieder auszugleichen. Inspirierte Momente finden sich auf Chuck Berrys Platten in den 70er Jahren längst nicht mehr so häufig wie noch in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Bei der nächsten Nummer weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, ob ich sie dreist oder schlicht genial finden soll. Jolik von der 71er LP San Francisco Dues, auch wieder an einem einzigen Tag eingespielt, Jolik. Thank you. die Chuck Berry-Hymne Rollover Beethoven in der schwergewichtigen Version von Mountain mit Leslie West und Felix Pappalardi live im New Yorker Fillmore East anno 1971 und davor Chuck Berry selber mit einem Titel aus seiner 71er LP San Francisco Dues. Chuck Berry verdiente inzwischen bei Rock'n'Roll Revival Festivals und eigenen Konzertreisen wieder gutes Geld. Vor allem, weil er meistens auf eine eigene Band verzichtete und mit lokalen Bands arbeitete. 1972 spielte er in England und bei einem der Gigs wurde ein kindlich schmuddeliges Mitsingliedchen, angeblich ohne Berrys Wissen, mitgeschnitten. Berry hatte die Nummer schon seit ewigen Zeiten im Programm, aber die Single-Version von My Ding-a-Ling sollte 1972 ausgerechnet der einzige Nummer-1-Hit von Chuck Berry werden, in England und in den USA. Ende 1972 waren ca. 1,3 Millionen Singles davon verkauft worden. Schließlich bekam er dafür einen Scheck über $250.000. Auch die zur Hälfte live und zur Hälfte mit englischen Musikern im Studio eingespielte Platte The London Chuck Berry Sessions verkaufte sich 1972 gut. 187.975 Mal, rechnet Chuck Berry in seiner Autobiografie vor. Und die Studioseite wäre in nur 5 Stunden inklusive Essenspause aufgenommen worden. 2 Nummern von dieser Studioseite klangen richtig gut. Let's Boogie und der alte Little Walter Blues Mean Old World. 1972 im Madison Square Garden. Bye Bye Johnny, eine Chuck Berry-Nummer, die die Stones neben etlichen anderen Berry-Titeln schon zu Beginn ihrer Karriere im Programm hatten und dann für diese USA-Tournee neu aufpolierten, mit schönen Bläserriffs und dem wahnsinnigen Klavier von Nicky Hopkins. 1973 erschien eine weitere Chuck Berry-LP, diesmal eingespielt mit der Band Elephant's Memory, die ein Jahr zuvor schon als Begleitband von John Lennon und Yoko Ono beschäftigt worden war. Bio hieß die neue Berry-Platte, auf dem Cover gab es unter anderem Kinderfotos zu sehen und der Titelsong handelt tatsächlich von einem Musiker, dessen Idol unter anderem Muddy Waters war. Bei anderen Details nahm sich der Meister ein paar dichterische Freiheiten. In the year of 1955, Mama didn't have no great mansion, just a little old country dive. Papa worked all week long, try to keep us six kids alive. So I hitchhiked to Chicago just to hear Muddy Waters play. Showed me the way. Chuck Berry zusammen mit Elephant's Memory 1973, das Titelstück von Berrys 73er Album Bio. Die Plattenfirma Chess gehörte inzwischen zum GRT-Konzern und der stand kurz davor, bankrott zu machen. Der ganze Chess-Katalog wurde also an den Konzern All Platinum verkauft. Chuck Berry erfuhr davon durch eine Einladung zu einer Party, bei der dieser Verkauf gefeiert werden sollte. Ursprünglich hatte in Berrys Vertrag einmal so etwas wie nicht übertragbar gestanden, aber so erinnert sich Berry, nach dem Tod von Labelboss Leonard Chess hätte sowieso keiner mehr gewusst, wie es um die Firma steht oder gar wo sie gerade wäre. Chuck Berry war mit seinen Konzertaktivitäten auch so ganz zufrieden und er kümmerte sich erst einmal nicht mehr um diese Angelegenheiten. Eine Platte erschien noch bei Chess 1975, daraus jetzt South of the Border. Ein Song mit einer typischen Chuck Berry-Kurzgeschichte über einen Geschäftsmann. Nur diesmal wurde sie nicht von ihm selber geschrieben, sondern von Kennedy Carr. I'm a traveling salesman. I travel all over the world. No. Harris war das zuletzt mit ihrer Version der Chuck Berry-Nummer You Never Can Tell. Berry hatte das Lied über das glücklich und mit dem Segen der Eltern verheirateten Teenager-Ehepaar geschrieben, als er 1962-63 eine längere Gefängnisstrafe absitzen musste, weil er ein minderjähriges Mädchen ohne Zustimmung ihrer Eltern über eine Staatsgrenze gebracht hatte. Und Chuck Berry beteuerte bis zuletzt, nichts von der Minderjährigkeit gewusst zu haben. Der Refrain von You Never Can Tell heißt C'est la vie, say the old folks, you never can tell. C'est la vie, sagen die alten Leute, das heißt, man weiß ja nie. Und vor Emmylou Harris, anno 1977, gab's Dr. Feelgood. Dr. Feelgood live 1976 mit ihrer Art, eine Chuck Berry-Nummer neu zu interpretieren, Talking About You. Chuck Berry nahm Ende der 70er Jahre noch eine LP auf, bei der er unter anderem auch zwei Kollegen aus den Tagen des Cosmo Clubs in New Orleans mitspielten, Johnny Johnson und Schlagzeuger Abby Hardy. Danach musste Chuck Berry erneut hinter Gitter, diesmal wegen Steuerhinterziehung, von August bis November 79. Er ging danach wieder auf Konzertreisen und zu seinem 60. Geburtstag organisierte der wohl bekannteste Chuck Berry-Fan Keith Richards ein Konzert mit diversen Gaststars. Und er sorgte dafür, dass zwei Wochen lang geprobt wurde. Die Arbeit mit Chuck Berry war nicht einfach. Richards ließ sich in dem dazugehörigen Video vernehmen, Berry hätte ihm in den zwei Wochen mehr Kopfschmerzen bereitet als Mick Jagger während all den Stones-Jahren. Aber er könne halt nicht anders, als ihn trotzdem zu mögen. Boy, you get a rotten bill. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. So you can grind, go on, try it. You can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Get him hooked, want him to marry, get a home and settle down and write a book. Ha! Too much monkey business. Much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Go, Keith, go, go! She's telling me a tale. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. I've been to Yokohama, I've been fighting in the war. Army bunk, army chow, army clothes, army car. Ah, too much. Whoa! Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Working in a filling station. Too many tests, wipe the windows, check the tires, check the oil, no gas, huh? Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business. Me to be involved. Ein Ausschnitt aus der Party anlässlich von Chuck Berrys 60. Geburtstag im Fox Theater in St. Louis. Das ist 10 Jahre her. Die Live-CD plus dazugehöriger Film sind bisher die letzten Produktionen Chuck Berrys geblieben. Als Finale dieser CD, sozusagen nach dem letzten Vorhang, gibt es einen Ausschnitt aus der Probenarbeit. Nach all dem Rock'n'Roll einen alten Standard, die Ballade I'm Through With Love von Melnick, Livingston, Kahn.